Erstens, wir beginnen mit der Begutachtung der Verfasserpsychologie des Evangelisten Matthäus. Dabei halten wir uns an die Beobachtungen bezüglich der literarischen Vergleichsarbeit, wie sie neben anderen P. Wernle herausgestellt hat. Die Frage, ob der Verfasser wirklich der Jesusjünger Matthäus war, braucht uns hier gar nicht zu interessieren. Wir richten das Augenmerk auf den angeblich urchristlichen Verfasser als solchen. Mit größtem Interesse nehmen wir aber jetzt zur Kenntnis, wie Matthäus bei der angeblichen Benutzung des kanonischen Markus-Evangeliums zu Werke gegangen sein soll und tatsächlich verfahren haben müsste, wenn Markus in seiner vorliegenden Gestalt eine Quelle für ihn gewesen wäre. Auch Markus hat Herrenworte überliefert. Nach der zur Debatte stehenden Hypothese soll nun Matthäus derartige Worte Jesus aus dem Markus-Evangelium unmittelbar in sein Evangelium herübergenommen haben. Dass er solche Aussprüche Jesu aus seiner angeblichen Quelle wörtlich abschrieb, ist nicht auffällig, sondern einfach selbstverständlich. Denn Matthäus musste als Urchrist Reden und Sprüche, die vom Gottessohn Jesus als anerkannt wahr überliefert waren, genau wie alle seine Mitchristen als etwas Wertvolles und Hohes empfinden und achten. Diese Reden standen ja in einem Evangelium, das heißt in einer mit und durch Gebrauch anerkannten Gemeindeschrift, eben in dem Markus-Evangelium. Und dies Evangelium genoss nicht etwa deshalb ein so hohes Ansehen bei den ersten Christen, weil es Jesus irgendwelche schön empfundenen Worte in den Mund legte, sondern weil die Gemeinde aufgrund von Zeugenaussagen solche im Evangelium angeführten Sprüche für wirklich getane Äußerungen ihres Meisters hielt und ehrte. Umgekehrt schützten die Anerkennung und der Gebrauch des Markus-Evangeliums seinen gesamten Inhalt, also auch die in ihm vorkommenden Herrenworte vor etwaigen Änderungen. Hören wir nunmehr, wie Matthäus die bei Markus stehenden Herrenworte bei der Herübernahme behandelte. Dass Matthäus sprachliche Glättungen am Text des Markus vornahm, wollen wir hingehen lassen. Da so etwas vielleicht noch nicht als profanierend verurteilt worden wäre, zumal in der Markus-Vorlage eingestandenermaßen kein gutes Griechisch herrscht. Peinlich wirkt aber schon, dass Matthäus dazu überging, die weitaus größte Masse der Herrenworte des Markus sprachlich zu verbessern. Doch auch hier lässt sich ein guter Wille, die Sache verständlicher zu machen, mit seiner christlichen Ehrfurcht vor als wahr überlieferten Jesusworten noch einigermaßen in Einklang bringen. Plötzlich stoßen wir aber auf sachliche Änderungen, die Matthäus an Aussprüchen Jesu vornimmt. Solche Änderungen bestehen oft in Zusätzen. Auch jetzt noch könnte man das entschuldigen. Matthäus habe das, was er hinzufügte, aus der mündlichen Überlieferung geschöpft. Er habe gewisse, bei Markus vorkommende Jesusworte durch besser erhaltene Fassungen ersetzt bzw. modifiziert. Es macht auch wirklich bedenklich, ein derartiges Verfahren hinsichtlich anerkannter Herrenworte als noch mit der christlichen Achtung verträglich zu entschuldigen. Doch wollen wir noch einmal alle Bedenken zurückstellen. Was wir aber nun weiter vernehmen, lässt uns die Wahrscheinlichkeit, Matthäus habe bei seinen sachlichen Änderungen gewissenhaft die mündliche Überlieferung zu Rate gezogen, immer zweifelhafter werden. Matthäus hat willkürliche Reflexionen unter die Herrenworte gemengt. Hier regt sich sofort der Verdacht, ob ein Schriftsteller, der erwiesenermaßen aufgrund rein subjektiver Erwägungen Verbesserungen anbringt, andererseits so peinlich objektiv die Gemeindetradition befragt haben sollte? Wir werden hierüber nicht lange im Zweifel gelassen, denn Wernle muss an anderer Stelle rundheraus bekennen: Die wichtigste Gruppe von Veränderungen der Herrenworte sind die direkten Umbildungen, Entstellungen und Verschlechterungen, deren eine ganze Anzahl sich bei Matthäus findet. Wer so furchtbar leichtsinnig mit anerkannten Reden Jesu umspringt, wie Matthäus es hiernach getan haben müsste, der hält sich in anderen Fällen nicht aus Ehrfurcht streng an die mündliche Überlieferung. Wenn er verbessern will, der ändert eben nach Gutdünken. Was sollten wir von dem Verfasser denken, so fragt ein anderer Forscher mit Recht, wenn er eigenmächtig die Worte des Meisters so geändert hätte, dass er bisweilen das Gegenteil von dem sagen lässt, was in seiner Quelle stand. Nehmen wir weiter zur Kenntnis, dass Matthäus sich auch bei den Erzählungen, die Markus bringt, nicht nur Änderungen des Stiles und Wortschatzes erlaubt, sondern den Inhalt willkürlich durch Auslassungen oder Zusammenziehung manchmal derart modifiziert, dass grobe Verstöße unterlaufen. Dann kommt es uns so vor, als ob wir einen Schriftsteller bei der Arbeit beobachten, der seine sanktionierte Vorlage genauso einschätzt und behandelt, als sei sie ein beliebiges Dichterwerk, das man mit Willkür nach Kräften verbessern müsste. Gewiss, so verhält es sich im Grunde auch, meint der Theologe Aal Jülicher. Markus ist ihnen, also Matthäus und Lukas, ja nicht ein heiliger Autor, den sie buchstäblich abschreiben, gleichsam zu zitieren sich verpflichtet fühlen. Matthäus und Lukas haben Geschichten und Worte vom Herrn doch auch sonst in der Kirche und im Privatverkehr erzählen hören. Nach Jülicher glaubten sich also die Benutzer des Markus durchaus berechtigt, in den Details mit schriftstellerischer Freiheit zu verfahren. Wie Jülicher, so denken alle kritischen Theologen über diesen Punkt. Man findet es einfach selbstverständlich im liberalen Lager, dass die Evangelisten ihren Vorgänger ohne Gewissensbisse maßregelten. Hier tritt eine Einstellung zur urchristlichen Evangelistenpsychologie an den Tag, mit der wir uns noch etwas befassen müssen. Es ist bei jenen Forschern das alte Lied und das alte Leid. Ihre ganze neutestamentliche Kritik gleicht einem Schiff, dem das Ruder fehlt, nämlich die Methode. Wenn diese Theologen als Historiker doch wenigstens die hergebrachte Mönchs- und Relativmethode handhaben würden, die, wie der Leser aus meinen früheren Schriften ersehen kann, in folgender Prozedur besteht: Man vergleicht einen Teil der aus den Büchern erschlossenen angeblich früheren Wirklichkeit relativ mit einem anderen Teil dieser Buchwirklichkeit. Aber nicht einmal solche Relativprozedur halten jene theologischen Kritiker für notwendig, wenn es sich um Evangelistenpsychologie handelt. Für sie beweist eben der Vergleich mit Markus, dass Matthäus in der Tat seinen Vorgänger mit schriftstellerischer Willkür behandelt. Sie sind von dieser Tatsache so erschlagen, dass sie sich nicht einmal mehr richtig darüber wundern können. Prüften sie dagegen die vermeintliche Tatsache methodisch, wenn auch nur im relativen Sinne, indem sie die Evangelistenpsychologie mit der urchristlichen Allgemeinpsychologie in kritische Vergleichung brächten, so würden sie vielleicht doch noch wieder anfangen, sich über manches sehr zu wundern.